Liebes Fräulein, bitte mich nicht zu verachten. Liebes Fräulein, bitte schauen Sie nicht weg. Und bin ich auch nicht das, was Sie dachten, so hab ich doch das Herz am rechten Fleck. Und wenn Sie das einmal bei Licht betrachten, wir sind doch schließlich beide nicht aus Holz. Drum seien Sie lieb, wenn's geht, denn später ist zu spät. Hab ich auch nichts, hab ich doch meinen Stolz. Ich bin vom Rockefeller grad das Gegenteil, genau das Gegenteil, genau das Gegenteil. Ich bin kein Rockefeller, nein, im Gegenteil, genau im Gegenteil, genau im Gegenteil. Er hat das Gold im Keller und ich hab keinen Heller, doch er kann pleite gehen, mir kann nichts geschehen. Ich tausch mit Rockefeller nicht, im Gegenteil, ja, ganz im Gegenteil, im Gegenteil. Vom Rockefeller grad das Gegenteil, genau das Gegenteil, genau das Gegenteil. Er hat das Gold im Keller und ich hab keinen Heller, doch er kann pleite gehen, mir kann nichts geschehen. Ich tausch mit Rockefeller nicht, im Gegenteil, ja, ganz im Gegenteil, im Gegenteil.